bitte wo war schon wo viel finster. Du von mir gibt da Gott, komm mit zu mir, das du von mir ist voll ich viel finster. Ist nur mit dem aber scharfer viel Pinsel.